Ich habe eine Idee. In 3 Wochen macht ihr diese Schulband. Wie heißt sie denn nochmal? Vergessen, aber ich weiß schon. Die macht in 3 Wochen ein Konzert. Wir könnten doch alle zusammen hingehen. Das ist eine super Idee. Das machen wir. Weißt du, was die Karten kosten? Ja, 5 Euro. Und an welchem Tag ist das Konzert? Dienstag. Super, dann können wir ihm eine Karte schenken. Okay, die Karten kann man wahrscheinlich im Jugendhaus kaufen. Soll ich das machen? Nein, du, deshalb brauchst du nicht extra dorthin zu gehen. Ich habe morgen Schülertheater, da muss ich sowieso hin. Und dann kann ich auch die Karten kaufen. Super, dann gebe ich dir das Geld morgen in der Schule, okay? In Ordnung, wollen wir uns am Freitag ein bisschen früher treffen? Ja, gut. Ich hole dich dann am Freitag so um 6 ab, ja? Alles klar. Gut, dann bis morgen. Ja, und einen schönen Nachmittag noch. Danke, dir auch. Ciao. Ciao.